Herr der Ringe von John Ronald R. Tolkien. Folge 25. Die Verbündeten sammeln sich. Das Tageslicht war noch grau, als Aragorn und seine Schar zwischen Reihen alter Steine hindurch zum Dimhold kamen. Dort unter der Düsternis alter Bäume, die nicht einmal Legolas ertragen konnte, fanden sie eine Senke, die sich zum Fuß des Berges hin öffnete, und mitten auf ihrem Pfad stand ein einzelner, mächtiger Stein. Die Pferde wollten an dem Stein nicht vorbeigehen, und die Reiter mussten absitzen und sie führen. Dann kamen sie in die tiefe Schlucht, und dort erhob sich die Felswand mit dem dunklen Tor, hinter dem die Pfade der Toten lagen. Das ist ein übles Tor, und mein Tod liegt jenseits von ihm. Doch will ich hineingehen, aber kein Pferd wird es durchschreiten. Wir müssen die Pferde mitnehmen, denn jenseits des Tores liegen viele Meilen, und jede Stunde, die wir verlieren, wird Sauron dem Sieg näher bringen. Folgt mir. Aragorn ging voran. Und so groß war die Stärke seines Willens in dieser Stunde, dass alle Dunedain und ihre Pferde folgten. Aragorn ging mit einer Fackel voran und Eladan mit einer zweiten beschloss den Zug. Plötzlich kam die Schar auf einen großen Platz. Auf Gimli lag das Entsetzen so schwer, dass er kaum gehen konnte. Fern zur Linken glitzerte etwas. Aragorn ging hin, um zu schauen, was es sein könnte. Kennt er denn keine Furcht? In jeder anderen Höhle wäre Gimli, Gloins Sohn, der Erste gewesen, der zu einem Schimmer von Gold rennt, aber nicht hier. Aragorn stand vor dem Gerippe eines mächtigen Mannes. Er hatte eine Rüstung getragen und noch lag sein Harnisch unversehrt da. Seine Fingerknochen waren noch in die Ritzen einer festgeschlossenen Tür verkrallt. Aragorn rührte ihn nicht an. Während all der Jahre hat er an der Tür gelegen, die er nicht aufschließen konnte. Wohin führt sie? Warum wollte er hindurch? Aber das ist nicht mein Auftrag. Behaltet eure Schätze und eure Geheimnisse, die ihr verborgen habt in den verfluchten Jahren. Lasst uns vorbei. Ich rufe euch zum Stein von Erech. Es kam keine Antwort. Es sei denn, das tiefe Schweigen wäre eine gewesen. Aber dann kam ein kühler Windzug und die Fackeln erloschen und konnten nicht wieder angezündet werden. An die Zeit, die dann folgte, eine Stunde oder viele, erinnerte sich Gimli kaum. Die anderen eilten voran, er war immer der Letzte, verfolgt von einem tastenden Entsetzen. Und ein Geräusch kam hinter ihm her, wie der Schemenklang vieler Füße. Er stolperte vorwärts, bis er wie ein Tier am Boden kroch und glaubte, er müsse dem Wahnsinn verfallen. Die Toten folgen uns. Ich sehe Gestalten von Männern und Pferden und bleiche Banner wie Wolkenfetzen und Speere wie Winterdickichte in einer nebligen Nacht. Die Toten folgen uns. Ja, die Toten folgen uns. Sie wurden gerufen. Freunde, vergesst eure Müdigkeit. Auf die Pferde. Wir müssen zum Stein von Erech kommen, ehe dieser Tag vergeht. Und lang ist noch der Weg. Sie ritten durchs Mordorntal. Überall erhob sich derselbe Schrei in der Nacht. Der König der Toten. Der König der Toten kommt über uns. Gerade vor Mitternacht kam die Schar endlich zum Stein von Erech, dem Treffpunkt der Schattenmenschen. Und ein Heer von Gespenstern versammelte sich rings auf dem Berg. Brecher, warum seid ihr gekommen? Um Endlich ist die Stunde da. Ich gehe jetzt nach Pelagir am Anduin. Und ihr sollt mir folgen. Und wenn dieses ganze Land befreit ist von Saurons Dienern, dann werde ich den Eid als erfüllt ansehen und ihr sollt Frieden haben und auf immer dahin gehen. Denn ich bin Elessar, Isildurs Erbe von Gondor. Stille war nun. Die Reiter lagerten und ruhten. Doch als die Dämmerung anbrach, erhoben sie sich in Eile. Aragorn führte die Schar weiter mit seinem festen Willen. Und das Schattenheer drängte sich hinter ihnen und Schrecken ging ihnen voraus. Schon 3 beschwerliche Tage war König Theodens Schar auf dem Weg nach Minas Tirith geritten. Merry war sehr müde und er sehnte sich danach, in einem friedlichen Zimmer am Feuer zu sitzen und das Gewicht von Mittelerde loszuwerden. Er fragte sich, wo Pippin hingeraten sein mochte. Und dann war es wie ein kalter Griff nach seinem Herzen, als er plötzlich an Frodo und Sam dachte. In der zunehmenden Dämmerung kam sie hinunter ins Harktal. Überall standen Menschenmengen und jubelten dem König und seinen Reitern zu. So kamen sie hinauf zum Dunhark und Merry starrte auf die Reihe von Steinen, die sich bis zum Schatten des verbotenen Tores hinzogen. Dann sah er ein großes Lager mit einem hohen Zelt in der Mitte und eine Frau, gekleidet wie ein Krieger, die auf den König zuging. Heil, Theoden, Herr der Mark. Heil, Eomer, mein Bruder. Eure Rückkehr erfreut mein Herz. Und du, Eowyn, steht alles gut bei dir? Ja, alles ist gut. Alles ist wohlgeordnet, wie ihr seht. Eure Unterkunft ist vorbereitet, denn ich erhielt Nachricht über euer Kommen. Dann ist Aragorn also gekommen. Ist er noch hier? Nein. Er ist fort. Wohin ist er gegangen? Ich weiß es nicht, Eomer. Er kam des Nachts und ritt fort, ehe die Sonne über den Berg kam. Du bist bekümmert, meine Tochter. Was ist geschehen? Sag es mir. Hat er von jenem Weg gesprochen? Ja, Herr. Und er ist in den Schatten gegangen, aus dem keiner zurückkehrt. Ich konnte es ihm nicht ausreden. Er ist verloren. Wir müssen ohne ihn reiten. Unsere Hoffnung schwindet. Und dann saßen alle im Zelt und Merry saß neben dem König. Aber es wurden diesmal keine Geschichten erzählt. Und die meiste Zeit aßen und tranken alle schweigend. Verzeiht, Herr König, aber ich halte es nicht mehr aus. Was sind das für Pfade der Toten? Merry, die ersten Schritte hast du schon darauf getan. Denn der Weg, den wir heraufgekommen sind, führt zu dem Tor drüben im Diemold. Aber was dahinter liegt, weiß kein Mensch. Doch eine alte Sage berichtet von einem geheimen Weg, der unter dem Gebirge zu einem vergessenen Ort führt. Das Volk sagt, dass tote Menschen aus den dunklen Jahren den Weg bewachen und nicht dulden, dass Lebende in ihre verborgenen Hallen kommen. Tote Menschen? Zuweilen kommen sie aus ihrem Schatten heraus, die steinerne Straße herab, und versperren die Menschen im Harktal die Türen. Und warum ist Aragorn diesen Weg gegangen? Keiner weiß um seine Absicht. Stark verändert kam er mir vor. Düster. Älter. Todgeweiht kam er mir vor. Wie einer, den die Toten rufen. Vielleicht ist er gerufen worden. Er ist ein Mann von königlicher Art und hoher Bestimmung. Vielleicht solltest du daraus Trost schöpfen, meine Tochter. Sie hörten Stimmen vorm Zelt. Ein Wachtposten rief nach Feldruf und Losung. Heil Herr von Rohan, Freund von Gondor. Hirgon bin ich, reitender Bote von Denethor, und bringe euch dieses Zeichen des Krieges. Der rote Pfeil. Er ist in all den Jahren nicht in der Mark gesehen worden. Ist es wirklich so weit gekommen? Unsere Lage ist verzweifelt. Binnen kurzem mag Minas Tirith umzingelt sein. Mein Herr bittet euch alter Freundschaft eingedenk und zu eurem eigenen Vorteil alles zu tun, was ihr vermögt. Uns wurde berichtet, dass viele Könige aus dem Osten herbeigeritten sind, um Mordor zu dienen. Eilt euch, denn vor Minas Tirith wird sich das Schicksal unserer Zeit entscheiden. Schlimme Kunde, doch nicht unvermutet. Sag, Denethor, trotz unserer schweren Verluste im Kampf gegen Saruman, werden wir ihm zu Hilfe kommen. Die Heerschau wird für morgen angesetzt. In einer Woche sind wir bei ihm. Eine Woche? Wenn es so sein muss, dann muss es sein. Doch in 7 Tagen werdet ihr wahrscheinlich nur zerstörte Mauern vorfinden. Guter Rat kommt über Nacht, Hirgon. Ruht euch aus, seht euch die Heerschau von Rohan an. Morgen sieht alles anders aus. Schlaft alle wohl. Am Morgen wurde Merry von einem Mann geweckt, der ihn rüttelte. Wacht auf! Wacht auf, Herr Meriadoc! Ich will nicht zurückgelassen werden. Ich will nicht. Was ist los? Der König ruft euch. Aber die Sonne ist ja noch nicht mal aufgegangen. Nein, und sie wird doch nicht aufgehen. Bei der Wolke am Himmel. Beeilt euch! Merry warf sich die Kleider über. Draußen vorm Zelt war die Welt dunkel. Merry sah viele Leute herumstehen, die zum Himmel aufschauten, und manche schienen Angst zu haben. Als er beim König eintrat, sprach der gerade mit Hirgon. Sie kommt von Mordor her, die Wolke. Die ganze Nacht, während ich zu euch ritt, kam sie hinter mir her und verschlang die Sterne. Der Krieg hat bereits begonnen. Gut, dann soll die Heerschau sofort beginnen. Habt ihr ausreichend Vorräte in Minas Tirith? Ja, genug. Reitet los, großer König, reitet. Und jetzt zu dir, Merry. Ich ziehe in den Krieg. Ich entlasse dich aus meinem Dienst, aber nicht aus meiner Freundschaft. Du sollst hier bleiben und Frau Eowen dienen. Aber Herr, ich bot euch mein Schwert an. Ich würde mich schämen, zurückzubleiben. Aber wir reiten auf großen, schnellen Rössern. Auf solchen Tieren kannst du nicht reiten. Dann lasst mich an eurem Steigbügel hängen. Mein Guter, da würde ich dich schon lieber zu mir auf Schneemähne nehmen. Zumindest sollst du mit uns nach Edoras reiten. Kommt, Merry. Ich werde euch eine Rüstung zeigen. Mein Herz sagt mir, dass ihr eine braucht, ehe das Ende kommt. Merry bekam einen kleinen Helm, einen runden Schild und einen Lederwams, einen Gürtel und ein Messer zu seinem Schwert dazu. Lebt wohl, Herr Meriadoc. Es mag sein, dass wir uns wiedersehen. Viel Glück. So machte sich der König der Mark in zunehmender Finsternis bereit, seine Reiter gen Osten zu führen. Stolz und kühn sah er aus, obwohl sein Haar wie Schnee war. Dann ging es die graue Straße hinunter und durch die Dörfer. Es wurde immer düsterer, als der König nach Edoras kam. Merry bat zum letzten Mal, er möge von ihm nicht getrennt werden. Der König lehnte freundlich ab. Ich weiß, dein Mut ist größer als dein Wuchs. Ich möchte nicht, dass es im Liede heißt, ich sei für immer zurückgelassen worden. Ich habe dich zu mir genommen, um dich zu beschützen. Und dass du tust, was ich sage. Keiner meiner Reiter kann sich mit dir belasten. Leb wohl, mein guter Meriadoc. Unglücklich ging Merry davon. Schon bereiteten sich die Reiter auf den Aufbruch vor, richteten Sattel und Zaumzeug. Da kam einer der Reiter heran und sprach dem Hobbit leise ins Ohr. Wo der Wille nicht fehlt, öffnet sich ein Weg, heißt es bei uns. Du willst dorthin gehen, wo der Herr der Mark hingeht? Ja. Dann sollst du mit mir gehen. Ich werde dich vor mich setzen, unter meinem Mantel verborgen. Solch guter Wille soll nicht zurückgewiesen werden. Ich danke euch wirklich, mein Herr, obwohl ich euren Namen nicht weiß. Den weißt du nicht. Dann nenne mich Dernhelm. So geschah es, dass der Hobbit Meriadoc vor Dernhelm saß, als der König aufbrach. Und dem großen, grauen Ross Windvoller machte die Last nichts aus. Reitet! Reitet! Eile tut Not! Reitet weiter! Frodo und Sam stürzten aus dem Tor von Cirith Ungol. Da erhob sich ein Kreischen. Mauern barsten, eine Glocke schlug an und ein entsetzlicher Klageruf war zu vernehmen. Aus dem Himmel kam wie ein Pfeil eine geflügelte Gestalt herabgeschossen. Lauf, Herr! Da entlang, wo? Mir nachher! Schnell, Sam. Sie werden uns suchen. Voller Verzweiflung rannten sie zur Brücke. Es war zu dunkel, um die Tiefe zu erraten, aber sie sprangen hinunter und landeten in einem Dornengebüsch. Ihre Mäntel waren zerrissen und zerfetzt, als sie sich endlich befreit hatten. Jetzt gingen sie hinunter ins Tal. Es wurde wieder Tag und weit jenseits der Düsternis von Mordor klomm die Sonne über den östlichen Rand von Mittelerde. Sie hatten Durst und wurden müde unter den ungewohnten Ork-Panzerhemden. Frodo hatte Schmerzen am Hals. Er konnte das Hemd nicht mehr ertragen. Es ist zu schwer für mich. Dann der Ring. Sein Gewicht bringt mich fast um. Das Panzerhemd, das muss weg. Was ich brauche, ist etwas Warmes. Es ist so kalt geworden. Sam gab dem Zitternden seinen Elbenmantel. Langsam kroch das Licht nach Norden. Da war ein Kampf hoch oben in den hohen Luftschichten. Die sich türmenden Wolken von Mordor wurden hinweggefegt und ihre Ränder rissen in Fetzen, als ein Wind aus der lebenden Welt aufkam und Qualm und Rauch in ihre dunkle Heimat zurücktrieb. Sieh dir das an. Der Wind hat gedreht. Und etwas geschieht. Es geht nicht alles so, wie er will. Hast du nicht Hoffnung, Herr Frodo? Nicht viel. Das da ist weit jenseits des Gebirges. Wir gehen nach Osten, nicht nach Westen. Und ich bin so müde. Der Ring ist so schwer. Ich fange an, ihn die ganze Zeit wie ein feuriges Rad zu sehen. Sie waren mehr als eine Stunde gelaufen, als sie ein Geräusch hörten. Rieselndes Wasser aus einer Spalte. Die letzten Reste eines köstlichen Regens, die fruchtlos im Staub verrannen. Wasser, was? Lasst mich zuerst trinken, Herr, es könnte vergiftet sein. Was? Nein, Sam. Wir werden zusammen leben oder zusammen sterben. Köstlich. Geht es dir besser, Herr Frodo? Später in einer Höhle fiel Frodo sofort in einen tiefen Schlaf. Sam saß neben ihm und hielt seine Hand und kämpfte gegen die Müdigkeit an. Hoch über dem Effeldurat im Westen war der Nachthimmel noch schwach erhellt. Dort funkelte ein weißer Stern. Sam kam der Gedanke, dass letztlich der Schatten nur eine kleine, vorübergehende Sache sei. Es gab Licht und Schönheit, die der Schatten niemals erreichen würde. Da bekümmerte ihn sein Schicksal und das seines Herrn nicht mehr, und auch er fiel in den Schlaf. Im Turm von Minas Tirith saß Denethor in grauer Düsternis, wie eine alte, geduldige Spinne. Er winkte Gandalf, er solle Platz nehmen, aber Pippin ließ er eine Weile stehen, ohne ihn zu beachten. Plötzlich wandte er sich zu ihm. Hast du den gestrigen Tag zu deinem Nutzen vollbracht, Peregrin? Was willst du nun tun in meinem Dienst? Ich dachte eigentlich, dass ihr mir meine Pflichten nennen würdet, Herr. Mein Kammerjunker hat um Erlaubnis gebeten, zu den Außenposten versetzt zu werden. Du sollst eine Weile seine Stelle einnehmen, Botengänge erledigen und mich unterhalten. Kannst du singen? Singen? Ja, nun. Ja, aber ich denke, wir haben keine Lieder, die für solch große Hallen und jetzt in diesen schrecklichen Zeiten wirklich passend wären, Herr. Bei uns zu Hause singt man nur vom Essen und Trinken und Lachen. Warum sollten solche Lieder für meine Hallen unpassend sein? Geh und hol dir die Hoftracht und lass dir Waffen geben. Komm wieder, wenn du angekleidet bist. Pippin erhielt ein schwarz-silbernes Gewand, ein kleines Panzerhemd und einen Helm mit Rabenflügeln und einem silbernen Stern in der Mitte des Stirnreifs. Er sah jetzt wirklich aus wie der Fürst der Halblinge. Aber er fühlte sich unbehaglich. Den ganzen Tag war es dunkel und düster. Um die 11. Stunde ging Pippin hinaus und schlenderte auf den Wellen entlang. Das Panzerhemd war ihm lästig. Der Helm drückte ihn. Er blickte über die Felder und gähnte. Oh, ihr seid müde von diesem Tag. Ach, Beregond. Ja, vom Nichtstun und Warten. Und dann diese Düsternis den ganzen Tag über. Es ist kein irdisches Wetter. Es ist irgendeine Ausgeburt der Bosheit. Irgendein dunstiger Brodem, um die Herzen zu verdunkeln. Ich wünschte, Faramir käme zurück. Da sind sie. Das sind grausame Wesen. Nazgul. Das sind Nazgul. Schau, Beregond. Sie suchen was. Immer wieder stoßen sie auf einen Punkt da unten herab. Ja, das sind Menschen. Menschen auf Pferden, 4 oder 5. Siehst du das nicht? Das ist Faramir. Das ist sein Thron. Hoffentlich erreichen sie das Tor. Pippin sah ein Aufleuchten von Weiß und Silber, das von Norden kam wie ein kleiner Stern. Es bewegte sich pfeilschnell, wurde größer und größer, als es herankam. Gandalf! Das ist Gandalf! Immer erscheint er, wenn die Not am größten ist. Voran, weißer Reiter! Los, voran! Voran! Nun schienen die dunklen Schatten den Reiter bemerkt zu haben. Einer hielt auf ihn zu, aber Gandalf hob die Hand und ein Strahl von weißem Licht schoss empor. Der Nazgul stieß einen langen Klageruf aus, wich zur Seite und daraufhin begannen auch die 4 anderen zu zögern und schwangen sich, höher steigend, rasch davon. Es dauerte nicht lange, da hörte man Geschrei in den Straßen, es wurde gejubelt und Faramirs Name wurde gerufen. Pippin sah Gandalf absitzen, noch immer flammten seine Augen und dann sah er Faramir mit seinen Gefährten. Er war bleich und schwankte ein wenig, als er vom Pferd glitt. Und Pippin war erstaunt über die Ähnlichkeit mit seinem Bruder Boromir. Hier war ein Mann von stolzem Adel, so wie er zu Zeiten bei Aragorn sichtbar wurde.